Willkommen bei Ex-Cerebro, dem Bumpf-Fidel-Kaugummi-Podcast mit den Fachlochologen vom Dienst. Das bin einmal ich, der Chemiker, der Mathis, Ja, Mathis. der Psychologe, Johannes, Johannes. unser Mediziner und einmal Kim, die Beauty-Beauftragte. Du musst jetzt was sagen. Moment trinkt sie War gerade. schlecht. Jetzt muss ich erstmal Mut antrinken. Ja. Unsere heutigen Themen sind Kristallschädel, die man verschenken kann auf dem 3D-Drucker. Ich glaube, ich gehe wieder essen. Nein, keine Kristallschädel. Aus Kunststoff. Kristallschädel wären zu teuer. Okay, wir hören jetzt Johannes sein Thema. Dann fahren. Dein Hund schnarcht. Also meine Grundidee ist, Freundschaftsbänder sind langweilig, weil, naja, man kann sie einfach kaufen für ein paar Euros. Und deshalb wäre es praktischer und viel persönlicher, wenn man sich selbst in einen CT legt, ein dreidimensionales Bild von seinem Schädel anfertigt und dann online dieses dreidimensionale Bild in einen Schädel aus Plastik umwandeln lässt. Es gibt ja schon Online-Versanddienste für 3D-Druck. Und das wäre doch viel persönlicher als so ein scheiß Freundschaftsband oder, keine Ahnung, Goldring oder sonst was. Kann man so ganz schön makaber rüber, wenn plötzlich irgendwie so ein Schädel auf der Kommode rumsteht. Zwei Schädel, wenn du Zwei Schädel, ja, warum anscheinend scheint so Two-Face-mäßig. Scarface heißt ja. Warum kommt das komisch rüber? Das ist nicht so ein. Kann man sich bestimmt ins Schlafzimmer stellen, so ans Bettende. Denn jeden Morgen, wenn du aufwachst, fällst du aus dem Also ich würde ja noch so einen Henkel dran Fenster. machen. Ganz den Kaffee Und dann drauf. als Kaffee, ja, ist doch viel geiler. So aus dem Mund oder aus dem Nasen Nee, um das Teil weg und dann da, wo das Gehirn drin ist. Dann immer so was trinken und dann so, Schatz, ich trinke gerade aus deinem Kopf. So, das. Allein schon für den Satz ist es doch total geil. Ihr müsstet jetzt mal Kims Blick sehen. Naja, man muss ja auch sagen, als Kaffeebecher eignen sich ja nicht sehr viele Köpfe, denn bei einigen ist ja nicht sehr viel Gehirn vorhanden. 200 Milliliter passen überall rein. 200 Milliliter? Ist aber wenig. Das reicht ja gerade mal für eine Tasse. Ja, ich Du trinke musst halt mehrfach gehen, oder mehrere Schädel. Ich trinke immer drei Einer Gallonen meiner Arbeit, Kaffee. der trinkt täglich 4 Liter Kaffee. Das ist total heftig. Vier Boah, Liter. Das ist mehr, als Ja. du an Wasser trinken Bei Lehrer, sollte. glaube ich, auch. Ja? Ich trinke knapp Hat einen er eine Liter. Kaffeemaschine auf dem Lehrerpult stehen und Fast was? nein, eigentlich geht er alle 2 Minuten und holt sich einen neuen. Bringt euch wenigstens einen mit? Nö. Haben wir. Der Lehrer fragt manchmal, soll ich euch einen Kaffee mitbringen? Ich Außer hole wenn jetzt wir auch einen. frühstücken, dann kocht er uns immer einen Kaffee, aber sonst. Ein Kaffee, der zweite kostet extra. Von so einem mickrigen Gehalt kann man ja auch nicht Ja. leben. Weißt du, wie viel so ein von fair gehandelter Kaffee kostet? Der Typ ist so eklig, ne? Muss genau zu sagen, sonst hören das die Zuhörer nicht. Nein, die sollen das gar nicht hätten. Wieso? Warte mal, was ist denn das hier? Livestream im Internet. Warum? Ja, was ist mein Foto? Ich nehme gerade auf, ich kann kein Foto Oh machen. Wir haben drei, die gerade aufnehmen. Stell dir vor, die Kameras sind aus. Aber ich möchte nicht da. Stell dir eine Unterhose vor. Ignoriere den Kameramann. Oh. Die Handys in Gestern Unterhose. Abend haben mich die Kameras auch nicht gestört. Oh, jetzt wird's aber ganz so, dass ich bleiben muss. Das ist unser Lebensmotto. Du hast mir das nicht Wie heißt dein vorgesprochen. Hund? Peter. Alba. Peter. Wie? Alba. Peter. Sie lebt wieder. Okay, wir haben schon den ersten Punkt, wo geschnitten Ja. wird. Kim, wir schneiden einfach alles von dir raus. Ja. Oh, Das wird blutig. Was? Hör auf, was du fragst, wenn ich gerade trinke. Kann ich dir zeigen, was das ist? Das zum Beispiel schneiden wir jetzt raus, weil das zu persönlich wird. Ja. Der Teil der Eis. Was ist wir legen einfach immer Piepen drüber. Okay, was ist mit deinem Lehrer? Kim, der ist so ekel, aus H. Was ist mit deinem Lehrer? Wie heißt der nochmal? War das nicht Peter Parker aus der Ames Street? Mhm. Genau der. Okay. 5 Sekunden ab jetzt Ruhe. Okay. Das hattest du schon eine Sekunde drauf. Ab jetzt Ruhe. Ja, es geht nur, dass wir das Rauschen, was so jedes Mikrofon hat, rausschneiden können. Dafür brauchst du eine Stelle, wo nichts gesagt wird. Damit das Umgebungsrauschen halt rausgefiltert wird. Mhm. Okay, und bei 30 legen wir los. Aha. Man hört nur einmal schnarchen. Ja, eigentlich nicht, weil wenn die das hier machen, dann ist ja immer ein Zeichen dafür, dass sie gerade nicht in der Traumphase sind. Nicht? Wenn du träumst, dann ist dein ganzer Körper gelehnt. Achso, ja, wenn sie. Schlafparalyse. Ja, genau. Und wenn man sich bewegt, dann weiß man, der ist gerade nicht im Traum. Sondern in der Tiefschlafphase. Mhm. Träumt man ja in der REM-Schlafphase, ne? Nein. Was für eine Schlafphase? REM-Schlafphase. Rapid Eye Movement. Das heißt, deine Augen bewegen sich immer ganz schwer. Das heißt, ja. Das ist wirklich so. Deine Augen der einzige Muskel ist, die du da noch bewegen kannst. Genau, dein Muskeltonus ist gelähmt, deine Augen bewegen sich noch. Und deine Atmung bewegt sich auch noch. Nein, die Augen nicht mehr. Jede Nacht erstickst du. Nee, das ist wirklich so. Weil, wenn du träumst, ist es ja eigentlich nur so, dass deine ganzen Sinne nur vom Gehirn rauskommen. Ne? Mhm. Und nicht von deinen Sinneszellen und so. Das heißt, deine Augen können sich noch bewegen, die bewegen sich noch so, wie du im Traum auch guckst. Wenn du im Traum nach links guckst, dann bewegen sich deine Augen auch nach links im echten Leben. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Oh. Doch, nein. Oh. Ja. Naja, und man hat zum Beispiel bei luziden Träumern das gemacht. Die sollten, haben am Anfang so eine bestimmte Augenreihenfolge, links, rechts oder sowas festgelegt. Und dann sollten das im Traum auch machen. Und dann konnten sie quasi im Traum eine Verbindung zu dem Wachleben machen. Konnten die kommunizieren. Konnten die kommunizieren. Die einen haben geträumt, die anderen haben dann irgendwie so Wahnsinn. Ne? Mhm. Ah, du guckst gerade hin. Mhm. Dann müsst ihr denen mal hier das Morse-Alphabet beibringen. Dann müsst ihr die ganze Zeit rausmorsen. Und dann kam nur so Bullshit raus. So A, Q, B, A, A, A, Q. Was? Ich musste gerade einen Code auf Lateinisch entschlüsseln. Warum? Das kann doch im Traum passieren. Du hast im Traum die Enigma entschlüsselt. Also, wenn ich träume, muss ich auch immer lateinischen Code entschlüsseln. Den Da Vinci Code. Ja. Die Enigma. Ich habe sie immer im Traum entschlüsselt, aber ja, ich vergesse, wie es war. Das ist immer das Problem dabei. Ja. Kennst du nicht die Enigma, das Verschlüsselungssystem der Nazis im Zweiten Weltkrieg? Ach ja, was sie so schnell rausgekriegt haben. Ja. Schnell? Naja, nach 3 Jahren oder so. Schnell. Ja. Okay, die Enigma kannst du nicht entschlüsseln und die Titanic ist weiterhin unsinkbar. Ich hoffe, das hört man auch im Podcast noch. Das hätten die zum Beispiel merken müssen. Ne? Vorher haben die jedes Boot gekriegt und dann von einem Tag auf den anderen haben sie kein einziges Boot mehr gesehen. Woran lag das wohl? Keine Ahnung. Weil vielleicht die den ganzen gesamten Standortcode entschlüsselt vielleicht haben. Vielleicht waren die nicht mehr am Meer, sondern mitten in England. Ja, auf einmal sind alle Schiffe vom Ozean verschwunden. Ja, keine Ahnung. So mitten auf dem Land da bei London kein Schiff zu sehen. Mysteriös. Ein Falscher. Ich habe schon Hundehaare an meiner Flasche. Wie kommt das? Da gibt es doch auch so einen Witz. Kennt ihr den Witz mit Frau Merkel und so? Mit diesem U-Boot? Ja. Hä? Mm-mm. Mir fällt ja gerade gar nicht mal ein. Irgendwie Putin, Sarkozy und Merkel stehen an der Küste an der Ostsee. Und dann sagt Putin, unsere Schiffe können richtig lange unter Wasser bleiben, unsere U-Boote. Kommt ein U-Boot nach 2 Wochen hoch und sagt, ja, uns ist leider der Sprit ausgegangen. Sagt Sarkozy oder jetzt Hollande. ja, unsere U-Boote können noch länger unter Wasser bleiben. Unser ist jetzt schon ein Jahr unter Wasser. Kommt wieder hoch, ja, und ist der Sprit ausgegangen. Plötzlich taucht ein anderes U-Boot auf, kommt ein Offizier raus. Heil Hitler, wir brauchen Benzin. Wir brauchen Diesel. Ja, genau, wir brauchen Diesel. Steht hier. Ja? Mhm. Ja, irgendwie sowas. Bush, Blair und Merkel. Das Böse sollte der Sack sein, der so viel Sand nehmen könnte. Er arbeitet ja nicht in einem Gewässer. Aber Salmonellen können aber auch schneller anders kommen. Ja, durch Eier oder so. Oder ja, weil im Döner auch so viele Eier drin sind. Oder Huhn. Ja, wenn du dir einen Eierdöner bestellst, bestimmt. Nee, gute alte vegetarische Döner. Enten haben total viele Salmonellen im Darm. Ach, ja, Enten? Aber zum Glück ist das so viele, eine. Dass ein Mensch dabei sterben würde, aber die sind das gewohnt. Das heißt, keine Entenscheiße essen. Das ist wichtig, gut zu wissen. Das heißt, wenn man mal eine Mutprobe macht oder so. Ja, dann lieber gleich sagen. Nee, ich esse hier keine Entenscheiße. Wir von irgendwo haben sie immer Schnepfen. Es gibt so einen Waldvogel, von dem haben die Leute früher wirklich die Scheiße gegessen, weil die angeblich gut schmecken sollte oder aus Tradition. Schnepfendreck. Boah. Kannst du mal googeln. Wie hieß es? Schnepfendreck. Schnepfendreck. Schnepfendreck. Auf Brot gestrichen haben die es dann gegessen. Das ist der Vorreiter zu Nutella. Die Schnepfe und ihr Dreck. Premium-Internet hier. Oh, auf Chefkoch. Ja, auf Chefkoch. Es wird ja auch Kaffee aus Katzenscheiß gemacht. Mann. Also, die nehmen dann die Bohnen, Kaffeebohnen, die essen die und dann scheißen sie wieder aus und dann ist der Umsatz. Das Tier wird beinahe so verzehrt, wie es vom Himmel geholt wurde. Gerade mal gerupft wird es, bevor ihm sehr kurz, sehr heiß eingeheizt wird. Erst nach dem Braten wird die Schnepfe ausgenommen und die Innereien der Schnepfendreck kurz in heißer Butter geschwenkt. Klingt schon so appetitlich. Irgendwie habe ich jetzt wirklich Bock auf Schnepfendreck. Ja, ich esse auch jeden Tag hier Butter, rein. Buttergedärme? Haben die überhaupt Augen? Ja, die haben eins, aber nicht so ein hochentwickeltes. Das hat eine fünfte Klasse Biologie. Los, stimmt, so ein Lichtsensus-Auge. Bisschen mehr haben die schon. Ja, man weiß zumindest, dass sie sozial, dass sie beschäftigt werden wollen. Bei feinen Necken. Und die brauchen kein Wasser, die können durchaus über Land gehen. Ui. Das kann ich mir alles machen. Ja, Tintenfische können über Land gehen. Vorsicht, am Fenster klebt da noch. Der war mal so ein Forscher im Fernsehen, der meinte, er hatte irgendwie so einen Tintenfisch und gegenüber, so 3 Meter entfernt, hat er das Aquarium mit den Futterfischen. Und als er eines Morgens hinkam, waren die Futterfische weg und der Tintenfisch saß in diesem Futterfisch. Aquarium. Muss der Mensch über 200 verschiedene Muskeln nackt einer Katze zu betrauen. Wusstet ihr, dass in dem Film Oldboy, kennt ihr? Oldboy, das ist ein alter Film. Da hat einer einfach nur im Film so einen Tintenfisch beim lebendigen Leibe gegessen und das hat er echt gemacht. Das war kein Special Effekt oder so. Ja, aber die irgendwo machen die das doch. Irgendwo die dummen essen Asiaten, die, ey. Ja. Auf D-Max mit diesem Bear Grylls. Ausgesetzt in der Wild. Ja, das ist total echt. Bear Grylls Tintenfisch. Bear Grylls Tintenfisch. Bear Grylls Waldarme. Aber irgendwo essen die auch Tintenfischarme, die frisch abgehackt wurden. Ja, die sich dann noch so bewegen. Ja. Ja, ich glaube. Da können wir ja. Ich kenne nur Humoralpathologie. Ah, Humor.